viele Worte und viel dahinter. The Purities Podcast. Spiritueller Schabernack. Meine lieben Zuhörer, ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Wirklich, ich kann meine Euphorie nicht in Worte fassen. Ich bin die Doris, bin 24 Jahre alt und bin die Moderatorin und Kreatorin und alles, was unter dem Haus, unter der Marke The Purity steckt. Und das ist hier meine allererste Episode. Ich bin mega aufgeregt. Ich habe zwar schon YouTube-Videos gemacht und habe auch schon vor vielen, vielen Leuten geredet. Und das ist ja hier auch alles nicht live. Man kann alles wieder löschen und rausschneiden, wenn man Bock hat. Aber es ist doch auch wieder was Neues, hier so vor dem Mikrofon zu sitzen, alleine in dem dunklen Raum. Ich sitze hier gerade in einem Kino. Was es damit auf sich hat, werde ich vielleicht in einer anderen Episode noch erklären. Aber ja, es ist was Cooles, es ist eine coole Aufregung in mir. Und über was soll es denn jetzt hier in der ersten Episode gehen? Werde ich hier gleich mal in die Vollen greifen und gleich mal das allererste Thema starten? Nein, ihr sollt mich natürlich erstmal kennenlernen, deswegen werde ich ganz ungezwungenerweise und narzisstischerweise über mich ein bisschen so erzählen. Genau, es geht hier über mich, es geht aber auch dann schon so ein bisschen über... Wie überwinde ich Ängste? Wie schaffe ich es, wieder mehr zu mir selbst zu finden? Also ihr merkt schon, es ist hier nicht irgendwie die Spiritualität auf die Schippe genommen. Nein, das nicht. Beziehungsweise doch so ein bisschen also auch. Deswegen habe ich das Ganze ja auch spiritueller Schabernack genannt. Als ich so ein bisschen angefangen habe, mich für diese spirituelle Welt zu interessieren, habe ich schon auch ganz oft festgestellt, dass das Ganze mit einer gewissen Ernsthaftigkeit überlagert ist. Und das war für mich so ein bisschen paradox, auch wenn jetzt für viele die Kombination spirituell und Schabernack paradox klingt, war die andere Seite für mich paradox. Denn viele spirituelle Gurus, so nenne ich sie mal, wollen ja ihren Klienten, ihren Lesern oder was auch immer beibringen, wie sie wieder mehr zu sich selbst finden, wie sie ihre Schmerzkörper auflösen. Und deswegen finde ich, sollte man das Ganze auch nicht zu ernst nehmen. Und ich finde, wer über sich selbst auch lachen kann, der hat ganz großes Potenzial dazu, auch sich selbst wieder mehr zu lieben. Und ja, wo fange ich denn am besten an? Also ich will so einen ganz kurzen Überblick mal euch geben über meinen Lebenslauf, der vielleicht nicht allzu spannend ist, aber ich finde, das zeigt auch wieder ganz gut, dass es jeder schaffen kann, sein Leben so frei zu leben, wie er einfach Bock hat. Weil oft ist es auch so, du hörst immer so krasse Geschichten, die wirklich filmreif sind und die mit so vielen Ereignissen bestückt sind, dass du wirklich denkst, so ey krass, also so tief wie der Mensch gefallen ist, da kann er gar nicht anders, als zu so etwas Erleuchtetem aufzusteigen. Ne? Also das fragen sich auch immer viele, muss ich wirklich so tief fallen, um ganz hoch hinaus zu kommen. Aber meines Erachtens ist das nicht der Fall. Also das kann wirklich jeder schaffen. Und ich habe wirklich festgestellt, es ist einfach ein Naturgesetz, dass jeder Mensch frei und autark leben kann. Das schafft jeder, wirklich. Ich habe es auch nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Und natürlich habe ich auch noch viel vor mir, aber auch schon viel hinter mir. Und bin wirklich gerade in einer Phase, und die hält schon sehr lange an, dass ich jeden Tag sagen kann, ich bin glücklich. Und wenn wir mal ehrlich sind, diesen Satz bringen ganz viele ganz leicht über die Lippen, aber wer meint das schon wirklich ganz ernst und aus tiefstem Herzen? Und ich kann von mir schon behaupten, dass ich das aus tiefstem Herzen meine auch so und fühle. Und deswegen ganz kurzer Überschlag über meinen Lebenslauf. Nach der Schule, nach der Realschule musste ich natürlich irgendwas machen. Und damals war es halt üblich, eine Ausbildung anzufangen. Zwar hatte ich auch den Wunsch zu studieren oder in eine künstlerische Richtung zu gehen. Ich war schon damals ein sehr, sehr großer Fan der Wortkunst und finde einfach Sprache total spannend und rede auch sehr gern, was eigentlich ja auch Grundvoraussetzung ist, um einen Podcast zu starten. Und höre mir eigentlich auch ganz gern zu. Das, ja, sage ich jetzt einfach mal so ganz frei raus und gebe ich zu, dass ich mir gerne selbst zuhöre. Und das meiste auch ganz cool finde, was ich so von mir gebe. Ich hoffe, ihr findet das auch. Wenn nicht, dann ist es eben so. Auf jeden Fall habe ich dann eine Ausbildung zur Medienkauffrau für Digital und Print gestartet bei der Zeitung, was nicht unbedingt die schlechteste Zeit war. Ich habe da eigentlich schon viel gelernt, habe so ein bisschen hinter die Kulissen der Medienbranche gucken können, habe auch so ein bisschen was erfahren, wie die Medien ihr Unwesen treiben und ihren Schabernack treiben. Und war aber andererseits natürlich sehr kaufmännisch, das Ganze. Was habe ich danach gemacht? Ich habe ein bisschen gearbeitet, habe aber ganz schnell gemerkt, nee, das ist es einfach noch nicht. Ich will noch mehr. Also habe ich mein Abitur nachgeholt, nachdem ich ein bisschen in der Welt rumgetingelt bin für 3 Monate und habe dann mein Abitur nachgeholt im Schnelldurchlauf und war dann aber danach genauso schlau wie davor, beziehungsweise wusste ich noch weniger als davor, was ich machen will. Habe mir aber nicht die Zeit genommen, um herauszufinden, was das Richtige für mich ist. Und natürlich wird man dann auch so ein bisschen von der Umwelt beeinflusst, von Freunden, von der Familie natürlich auch ganz doll, die einem schon so ein bisschen ans Herz legen, hey, du musst dich jetzt schon mal entscheiden, was du machen willst. Also habe ich mich kurzerhand, also wirklich ziemlich kurzfristig dazu entschieden, eine Ausbildung bzw. ein Studium, also das ist so eine Mischform, anzufangen zur staatlich geprüften Übersetzerin und Dolmetscherin an der Dolmetscherschule in Würzburg. Und ja, habe mich da beworben, die haben mich auch genommen, habe das angefangen, habe dann so munter vor mich her studiert, auch wenn ich irgendwo tief in mir drin gespürt habe, dass das sich alles nicht so rund und flüssig anfühlt. Und natürlich sagt man sich dann, ey, bist du erst am Anfang, schau doch erstmal, aller Anfang ist schwer und man muss da erstmal so ein bisschen sich einfühlen. Und dann aber irgendwann ist mir wirklich klar geworden, dass es das nicht so wirklich ist. Und beziehungsweise es hat damals halt eins zum anderen geführt und ich bin in eine ganz tiefe Krise gerutscht. Das war so im Herbst, Winter 2015. Damals hatte ich nicht nur ganz große Zweifel, was meinen beruflichen Werdegang angeht, sondern ich habe mich halt auch von meinem Freund getrennt. Und meine Interessen haben sich auch total geändert und deswegen hat sich auch mein Freundeskreis sehr verändert, beziehungsweise war auch zeitweise überhaupt nicht vorhanden. Und ich war sehr, sehr viel auf mich alleine gestellt und befand mich dann auf dem besten Wege in Richtung einer Existenzkrise oder, um es mal gesellschaftlich konform auszudrücken, in einer Depression, in einer kleinen Depression. Und ja, was ist denn eigentlich eine Depression? Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, eine Depression ist nichts anderes als die Spitze einer langen Reise deiner Ängste und deiner Schmerzkörper, um es mal mit Eckhart Tolles Worten auszudrücken. Denn ganz, ganz viele Ängste, die wohnen ja schon seit vielen, vielen Jahren in dir und schlummern in den Tiefen deines Herzens. Ja, also es ist wirklich so. Du hast ja schon seit deiner Kindheit oder schon seitdem du im Mutterleib deiner Mutter heranwächst, wirst du mit ganz vielen Einflüssen bestückt. Und das macht ja auch dich und deinen Charakter aus. Aber das sind ja auch viele Ängste dabei und die rauszulassen, ist sehr, sehr wichtig. Aber das machen eben die wenigsten, weil das schon erstmal mit viel Mut verbunden ist und mit vielen Herausforderungen. Also, was machen die Ängste? Nachdem sie jahrelang in dir geschlummert haben und es ihnen dann wirklich irgendwann zu langweilig wurde und ihnen die Decke auf den Kopf fiel, haben sie keinen Bock mehr. Sie haben einfach keinen Bock mehr, da drin zu bleiben und sich gar nicht voll entfalten zu können und scharren dann irgendwann schon mit den Hufen und wollen einfach raus und packen die erstbeste Gelegenheit am Schopf rauszukommen. Und das ist dann eigentlich wirklich egal und oder beziehungsweise zweitrangig, welche Gelegenheit das ist. Also das kann dann zum Beispiel die Trennung aus einer Beziehung sein, das kann eine Kündigung vom Job sein, das kann alles Mögliche sein. Und die Ängste nehmen einfach nur diese Gelegenheit, um rauszukommen. Und dann ist es schon geschehen und man befindet sich mittendrin in einer wunderschönen depressiven Phase. Ja, meine Lieben, und wie ich denn aus meiner Depression rausgekommen bin und wie ich mich meiner Ängste gestellt habe, das werdet ihr dann auch schon morgen in der nächsten Episode erfahren. Denn ich will euch ja auch eine Chance bieten, das Gehörte so ein bisschen zu verdauen und mein ganzes Gerede soll euch ja auch so ein bisschen einen Gedankenanstoß geben und einen Anstoß zum Handeln geben. Und ich denke, eine gute halbe Stunde ist da auf jeden Fall genug. Und ich kann euch auch schon verraten, in dieser allerersten Woche, also in den kommenden Tagen in meiner Launchwoche meines Podcasts, wird es auch jeden Tag eine Episode geben, und zwar eine aufeinanderfolgende Serie. Und zwar werdet ihr da erfahren, wie ich so mit verschiedenen Ängsten umgegangen bin. Also es wird jeden Tag eine andere Angst sein. Und ich werde euch erzählen, wie ich diese Angst behandelt habe, in mein Leben gelassen habe. Und vielleicht könnt ihr euch da auch so ein bisschen was rausnehmen und euch inspirieren lassen. Nichtsdestotrotz, ich kann es nicht oft genug sagen, will ich euch auch vor allen Dingen dazu animieren, wieder mehr eure Intuition rauszukitzeln. Also Gehirn anschalten und vor allem auch Herz anschalten und nicht einfach das tun, was hier irgendjemand euch sagt und rät und auch nicht das tun, was ich hier sage und euch rate, denn es nützt ja alles nichts. Also dann ist man ja irgendwo auch nicht weiter als davor, wenn ihr euch denkt, naja, irgendwie fühlt sich das Ganze für mich nicht so stimmig an, was die Doris da so erzählt und was sie gemacht hat. Aber bei ihr hat's geklappt, also wird's bei mir schon hoffentlich auch klappen und deswegen mache ich's jetzt einfach mal so. Also Leute, Intuition anschalten. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr auch Lust dazu habt, regelmäßig mit meinem spirituellen Schabernack versorgt zu werden, dann abonniert doch auch gerne diesen Kanal und schaut auch gerne mal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es auch noch mal neue Sachen zu entdecken. Und lasst mir auch gerne einen Kommentar da, denn ich freue mich riesig über positives und auch negatives Feedback, denn ich stehe ja hier auch noch ganz am Anfang mit meinem Projekt. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, bis morgen. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt im Jetzt und bleibt frei. Ciao, ciao, eure Doris.